Ein Vierteljahrhundert ist vergangen, seitdem Walter Adler für sein Science-Fiction-Hörspiel Zentropolis mit dem Hörspielpreis der Kriegsblinden ausgezeichnet wurde. Es war das Autorendebüt des schon damals bekannten Regisseurs und zugleich eine Pioniertat für die Anwendung kopfbezogener Stereophonie auf Darstellungsweisen des Hörspiels. Ein Prototyp des Kunstkopfhörspiels und ein Stück sozialer Science-Fiction aus dem Jahr 1975, das in einem fantasierten New York der Zukunft spielte und heute in erstaunlich vielen Aspekten von der Realität eingeholt worden ist. Inszeniert mit den hyperrealistischen Effekten der Kunstkopftechnik, die Sie bei der Benutzung von Kopfhörern am eindrucksvollsten erleben können, nimmt es nicht nur motivisch den Realismus vieler amerikanischer Filme von heute vorweg. Noch bevor mit den neuen Digitaltechniken die weltweiten Netze der Information und Kontrolle geknüpft wurden, sind hier Verhältnisse einer totalen Mediengesellschaft imaginiert, die keine sozialen und kulturellen Rücksichten mehr kennt.